Erster Ariel, Ariel, du Stadt, in der David lebte. Lass die Jahre vergehen, bis alle Feste gefeiert wurden. Zweiter, ich werde Ariel angreifen, sodass es dort viel Trauer und Klagen geben wird, und die Stadt wird zu einem Ort der Zerstörung werden. Dritter, ich werde meine Truppen um dich herum lagern, dich mit einem Wall umgeben und Befestigungen gegen dich bauen. Vierter, du wirst so tief gedemütigt sein, dass du vom Boden aus sprechen musst, und deine Stimme wird wie ein Flüstern aus dem Staub klingen, wie die eines Geistes aus der Erde. Fünfter, doch die große Menge deiner Feinde wird wie feiner Staub verschwinden, und die Gewalttätigen werden wie Spreu sein, die der Wind wegträgt. Dies wird sehr schnell und plötzlich geschehen. Sechster, der Herr der Heere wird euch mit Donner, Erdbeben und lauten Geräuschen heimsuchen, dazu mit Sturm, Unwetter und verzehrendem Feuer. Siebter, allen Völkern, die gegen Ariel und ihre Festungen kämpfen und sie angreifen, wird es wie ein Traum in der Nacht ergehen. Achter, es wird allen Völkern, die gegen den Berg Zion kämpfen, so ergehen wie einem Hungrigen, der träumt, er esse, aber dann mit ungestilltem Hunger aufwacht. Oder wie einem Durstigen, der träumt, er trinke, aber dann schwach und durstig aufwacht. Neunter, schaut und seid erstaunt. Macht euch blind und werdet blind. Sie sind betrunken, aber nicht von Wein, sie schwanken, aber nicht von Alkohol. Zehnter, denn der Herr hat einen tiefen Schlaf über euch gebracht, so dass er eure Augen, die Propheten, geschlossen und eure Köpfe, die Seher, bedeckt hat. Elfter, deshalb ist die Prophezeiung dieser Dinge für euch wie ein versiegeltes Buch. Wenn man es jemandem gibt, der lesen kann, und sagt, lies das einmal, dann antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Zwölfter, gibt man das Buch aber jemandem, der nicht lesen kann, und sagt, lies das einmal, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Dreizehnter, der Herr sagte, dieses Volk ehrt mich mit dem Mund und den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihre Ehrfurcht vor mir ist nur ein menschliches Gebot, das sie gelernt haben. Vierzehnter, deshalb werde ich mit diesem Volk wieder etwas Wunderbares und Erstaunliches tun, so dass die Weisheit ihrer Weisen verschwindet und die Klugheit ihrer Klugen verborgen bleibt. Fünfzehnter, wie denen, die ihre Pläne tief vor dem Herrn verbergen, so dass sie ihre Taten im Dunkeln tun und dabei denken, wer sieht uns und wer kennt uns. Sechzehnter, wie verdreht ihr seid. Soll der Töpfer etwa wie der Ton angesehen werden? Darf das Geschöpf zu seinem Schöpfer sagen, du hast mich nicht gemacht, oder der Topf zu seinem Töpfer, du verstehst nichts. Siebzehnter, wird es nicht nur noch eine kurze Zeit dauern, bis der Libanon zu einem fruchtbaren Garten wird und der fruchtbare Garten wie ein Wald angesehen wird? Achtzehnter, an jenem Tag werden die Tauben geschriebene Worte hören, und die Augen der Blinden werden aus der Dunkelheit sehen können. 19. Die Leidenden werden sich wieder am Herrn freuen, und die Ärmsten der Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. 20. Denn es wird keine Gewalttätigen mehr geben, die Spötter werden verschwinden, und alle, die Böses planen, werden vernichtet sein. 21. Das sind diejenigen, die Menschen in einem Rechtsstreit zur Sünde verführen, dem Richter am Tor Fallen stellen und das Recht der Unschuldigen durch falsche Anschuldigungen verdrehen. 22. Deshalb hat der Herr, der Abraham befreite, über das Haus Jakobs gesprochen, Jakob wird dann nicht enttäuscht sein, und sein Gesicht wird dann nicht blass werden. 23. Sondern wenn er und seine Kinder das Werk meiner Hände sehen, dann werden sie meinen Namen ehren. Sie werden den Heiligen Jakobs ehren und Ehrfurcht vor dem Gott Israels haben. 24. Diejenigen, die geistig verwirrt waren, werden Einsicht gewinnen, und die sich beschwerten, werden Lehre annehmen.